Und worüber ihr auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht Allah allein zu. Dies ist doch Allah, mein Herr. Auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu.